So, jetzt so mal gucken, Matze. So, mit Ihrem Telefon. Ja, hallo, hallo. Ja, sind Sie dran? Ja, noch entschuldigen Sie schon mal, dass ich eine Frage hätte. Bin ich bei Ihnen wohl richtig? Was heißt, das wissen Sie nicht. Sie müssen doch am besten eine Ahnung haben, wer Sie sind. Ich wollte gerne Herr Buch Bauelemente. Nicht, da hätte ich gerne mal mit gesprochen. Nicht, oder muss auch nicht unbedingt Herr Buch persönlich sein. Nicht, falls der gerade sein Mittagsschläfchen da. Ich lasse Sie da ruhig pennen. Aber Sie haben doch einen sogenannten heißer Draht in Ihrer Firma. Nicht, vielleicht könnten Sie mich zu denen mal durchstöpseln. Was denn? Sie? Ach, Sie sind der heiße Draht. Ja, da haben Sie aber Schwein gehabt, dass ich Sie so schnell erreicht habe. Ja, hören Sie mal, Sie als heißer Draht sind doch aber gratis. Ne? Wenn ich jetzt meinetwegen ein Herz ausschütte oder meine Probleme Ihnen da schon mal am Latz knalle, nicht, dann ist er doch Kundendienst, nicht? Also für lau. Nicht? Und nicht so wie beim Rechtsanwalt, oder? Hä? Ja, ne, Sie, ich war nämlich neulich beim Anwalt. Diesen kleinen Dicken, oben hinter der Unterführung bei uns. Und da wollte ich auch nur eine Frage, nämlich wie teuer das werden könnte, wenn ich den Kozlowski mal eins in der Fresse haue. Ja, und hat er mir auch Bescheid gesagt, nämlich, ja, das kommt drauf an, sagt er. Ja, und 3 Tage später kam eine Rechnung, die eine Rechtsauskunft, 35 Mark plus Mehrwertsteuer. Ne, deshalb frage ich nochmal, also bei Ihnen kostet Auskunft aber keinen Pfennig, ne? Können Sie beschwören? Wie bitte? Naja, außer der Telefongebühren, ist klar. Ne, aber ich rufe ja auch aus der Baubude an, weil unser Polier hat heute Mittag den Apparat nicht abgeschlossen und dadurch kriege ich das relativ preiswert. Bitte? Wie mein werter Name ist, oh Junge, du, das haben mich schon viele gefragt, aber kann ich Ihnen genau sagen. Nicht, mein Name ist Herr Techtmeier, nicht Adolf mit Vorname. Hier am Bau sagen Sie Adi für mich. Und ja, wir sind ja hier auf dieser neuen Baustelle. Das heißt, oh Junge, so neu ist sie auch nicht mehr. Ein paar Monate sind wir auch schon wieder mit zugange. Das ist in der Gregorstraße, wissen Sie, hier wo früher die beiden berühmten Häuser standen. Unten diese Kneipen drin mit so ganz offenen Damen oder zum Teil auch Weiber. Und oben denn die Pensionen drüber. Was war da? Wie, bitte? Nee, ich kenne das auch nur von Hören sagen. 4-5 Mal öfter war ich auch nicht drin. Und denn natürlich nur studiumshalber, das ist klar. Ja, und die, wie gesagt, die sind ja nur weggerissen worden. Also nicht die Weiber, die sind umgezogen, aber die Häuser, weil das ja alles Sanierungsgebiet ist, die ganze Ecke. Und da sind wir jetzt dran mit diesem Bürohaus, bitte? Wie hoch wir sind? Ja, Moment. Warte mal, also gestern ist einer runtergeflogen, der war eins unter mir und ist 4 Stockwerke tief ist er abgegangen. Ja, also müssen das 7 Etagen sein eigentlich, denn über mir sind ja auch noch 2. Ja, aber der hat sich nichts getan, Sie. Die hatten unten gerade Styropor gestapelt. Und da ist er so ins Schmackes draufgeknallt. Sie, ja, die Platten sind im Arsch, aber er im Gegenteil. Bitte? Was Sie endlich für mich tun können. Ja, also wie gesagt, ein Anliegen. Aber Sie brauchen Sie nicht hetzen. Wir sind gerade erst mit der Mittagspause fertig. Der Polier ist beim Zahnarzt, Wurzelbehandlung. Auch ich glaube, der kommt heute gar nicht mehr wieder. Also Zeit haben wir satt. Was sagen Sie? Ob wir denn auch was von Ihren Produkten an Bau hätten? Ach, mein lieber Scholli, Sie, viel zu viel. Und zwar kommt das, weil wir doch diesen ganz rappligen Architekt, ach jo, jetzt komme ich nicht auf den seinen Namen, so einer mit Propeller als Schlips, eine Schieber, Mütze auf der Rübe, fährt einen grünen Porsche, kennen Sie den? Naja, ist egal. Jedenfalls, den haben wir jetzt wieder. Und das ist so ein ganz verrückter Hund. Der hat ja regelrecht einen Hammer. Oder Aluminiumhammer, kann man schon fast sagen. Ich sag neulich noch für den Kollegen, sag ich so, ein Glück, dass Aluminium nicht durchsichtig ist. Sonst würde der die Fensterscheiben auch noch draus machen. Ne, ehrlich, Sie, wir haben viel von Ihren Käse hier. Bis rauf zum Dach, oben diese Abschlüsse. Aber falls Sie mal das Urteil eines Fachmanns hier verbraten kriegen wollen. Digga, das sieht schön aus. Ihr Zeug ist ja wohl auch haltbar. Rostet nicht so schnell wie Eisen und verfault auch langsamer als Holz, aber hat trotzdem einen Fehler. Das ist viel zu genau, was Sie machen. Sie, das stimmt ja alles auf einen Millimeter akkurat. Ihre Fenster zum Beispiel. Und wir haben dann die Malessen damit. Wie, was sagen Sie? Ja, noch früher. Ja, wenn man da bei den Mauern an den Fensterlöchern mal ein Pülleken Bier zu viel hatte. Und nachher passte die Zage nicht. Nicht, da hat man auf die Fensterfirma geschoben. Und dann ging das immer so eine Weile hin und her, bis das langsam vergessen war. Aber jetzt bei Ihre Sachen da, Junge, da kann ich beim Polier mit dieser Tour nicht mehr geraten. Nicht, da sagt er ganz brutal, die Fenster stimmen genau. Wie wenn die nicht passen, dann habt ihr gefudelt, ihr Pfeifen. Ja, kann man nur noch die Zähne beißen und runterschlucken, was der denn an Schimpfworte da alles von sich gibt. Und das habe ich neulich auch Ihren Verkäufer gesagt. Ich sag, ich wohne nicht in dem Haus hinterher. Nicht, ob die Fenster dicht sind, kann mir piepegal sein, aber jetzt hab ich die Scherereien damit. Ne, und da hat der mich auf diesen heißen Draht hier. Sagte, oh, da könnte ich alle meine Probleme mit ausbügeln. Ganz egal, was ist, wenn ich schon mal Scherereien mit Winddruck hätte. Wie bitte? Nein, Sie, Winddruck war nur ein Beispiel, Herr Dingens. Ich persönlich hab da keine Last mit, weil ich ja mit der Verdauung immer gut zu Fuß bin. Ich gehe jeden Morgen, gleich nach Arbeitsbeginn, gehe ich für eine halbe Stunde am Häuschen. Schön mit der Zeitung. Und dann hat sich das für den ganzen Tag, also Winddruck, spielt sich bei mir nix mit ab. Nee, passen Sie auf, mein Problem, das ist anders. Nämlich, wir haben jetzt seit 14 Tagen haben wir Mäuse in der Baubude. Ja, und wenn man nur schon mal die Butterbrote liegen lässt am Tisch, ja, dann gehen die dabei und tun sogar durch den Papier durchfressen. Ja, und das möchte man noch vermeiden. Ich meine, sicher bleibt immer noch was über von so einer Stulle, aber trotzdem, nee, was soll man dagegen machen? Vergiften? Ja, Sie sind gut. Wenn ich meine Stullen vergifte, wer weiß, wie die dann hinterher schmecken. Die Mäuse vergiften. Ja, nee, aber Sie, das geht nicht. Oh, dafür bin ich zu sehr Tierfreund. Ich hab selber Tauben. Und nee, das bringe ich nicht überm Herzen. Haben Sie nicht noch einen anderen Patent? Wie bitte? Wie? Ja, Moment mal. Jo! Das ist gut, Herr Dinges. Moment mal, ich nehme mal Papier. Das muss ich mir Augenblick, dass ich aufschreibe. So, sagen Sie noch mal. Ja, entweder Butterbrote in Büchse drin tun oder an ein Draht von der Decke baumeln lassen. Ja, Sie, das haut hin. Junge, das werde ich gleich der Kollegin sagen. Schönen Dank auch. Und wenn Sie mal wieder über Ihren Aluminiumzeug wissen wollen, nicht anruft genügt und nach Adi fragen. Nicht, und den kann ich gerne revanchieren. Ne? Jo, bis die Tage. Ne? Sagen Sie einen schönen Gruß. Ja.